gibt diese Leute, die in ferne Länder fliehen, um schwitzend in der heißen Mittagssonne rumzuliegen. Typen schwarz wie Neger, Frauen wie Afrikanerinnen, wissen die denn nicht, gesunde Bräune kommt von innen. Es gibt Männer, es gibt Frauen, die sind auch ohne Sonne braun. Ja, es gibt Männer, es gibt Frauen, die sind auch ohne Sonne braun. Neulich fragte ich ein Mädel, sag mal, wäschst du dich in Klau? Nein, war ihre Antwort, täglich Sonnenstudio. Jeden Tag unter dem Grill, ich glaub, sie war nicht mehr bei Sinnen. Und sie wusste nicht, gesunde Bräune kommt von innen. Es gibt Männer, es gibt Frauen, die sind auch ohne Sonne braun. Ja, es gibt Männer, es gibt Frauen, die sind auch ohne Sonne braun. Schöne Farbe, sie hat Zukunft, liegt im Trend. Auch wenn das nicht alle glauben, jedenfalls noch im Moment. Braun der Geist und braun die Seele, eine braune Bruderschaft. In uns brennt die schwarze Sonne, das Symbol der Gegenkraft. Es ist und bleibt die reinste Wonne. Im Herzen scheint die schwarze Sonne. Es ist und bleibt die reinste Wonne. Im Herzen scheint die schwarze Sonne. Es ist und bleibt die reinste Wonne. Im Herzen scheint die schwarze Sonne.